mag man auch über uns wettern, beschimpft man uns reaktionär. Wir werden ins Ohr euch nun schmettern, das Lied, das längst fällig wär. Man hat unsere Väter verraten und sie als Verbrecher entstellt. Doch sie waren die besten Soldaten der Welt. Man hat unsere Väter verraten und sie als Verbrecher entstellt. Doch sie waren die besten Soldaten der Welt. Allein gegen viele Nationen haben sie unsere Heimat bewahrt und ohne sich jemals zu schonen ihre Taten als Helden vollbracht. Und ob auch die Feiglinge schweigen, wir ziehen für die Wahrheit ins Feld. Und wir werden in Ehrfurcht uns neigen vor den tapfersten Männern der Welt. Und ob auch die Feiglinge schweigen, wir ziehen für die Wahrheit ins Feld. Und wir werden in Ehrfurcht uns neigen vor den tapfersten Männern der Welt. Man soll ihnen endlich nun geben, was mancher im Herzen schon spürt. Den Toten und jenen, die leben, die Ehre, die ihnen gebührt. Wir werden sie niemals verraten, nicht einmal für Wohlstand und Geld. Denn sie waren die besten Soldaten, die besten Soldaten der Welt. Wir werden sie niemals verraten, nicht einmal für Wohlstand und Geld. Denn sie waren die besten Soldaten der Welt.